möchte euch alle ganz herzlich willkommen heißen im Metta-Vihara und ganz besonders den ehrwürdigen Dhammadipa. Es ist eine große Freude und auch Ehre, dass du wieder bei uns bist. Wir hatten schon die Ehre, dass er schon eine ganze Woche jetzt mit uns zusammen hier in der Metta-Vihara ist. Und es ist ganz einfach, ich wollte das auch sagen, es ist schön, dich hier zu haben. Bhante Dhammadipa ist Schüler gewesen von dem ehrwürdigen Jnanarama. Und das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass Ayakema auch unter dem ehrwürdigen Jnanarama geübt hat und ihn als Lehrer gesehen hat. Und Bhante Dhammadipa hat auch, glaube ich, unter Paar Aug gelernt. Paar Aug ist, denke ich, momentan mit der bekannteste Meditationslehrer, den es gibt. Und wir hatten vor kurzem die große Ehre, dass Paar Aug selbst hier war, für ein paar Tage die Metta-Vihara besucht hat. Und ja, es war für uns auch ein ganz besonderes Erlebnis, Paar Aug hier zu haben und auch seine Hauptschüler und auch inzwischen Mönche hier zu haben, die auch bei Paar Aug gelebt haben und geübt haben. Und ich denke, das ist eine große Bereicherung für diesen Platz hier. Und Bhante Dhammadipa wird auch in dieser Art, wie er bei Paar Aug die Elementepraxis gelernt hat, hier unterrichten. Und ich möchte sagen, ich freue mich ganz besonders darauf, diese Methode, dieses System auch kennenzulernen. Und ich denke, dass das für uns auch eine ganz schöne Möglichkeit ist und vielleicht sogar für uns noch wertvoller, wobei ich nicht weiß, wie Paar Aug unterrichtet, aber ich denke, dass für uns vielleicht sogar noch wertvoll ist, dass Bhante Dhammadipa als Westler dieses System uns nahe bringt, sodass vielleicht auch für uns noch etwas einfacher zugänglich ist. Ich habe gehört, es ist nicht einfach, diese Praxis, aber wir haben hier die allerbesten Bedingungen und einen sehr erfahrenen Lehrer und ich denke, wir können uns alle darauf freuen, auf diesen Retreat. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und herzlich willkommen. So, es ist die Sitte, da wir heute mit dem Retreat anfangen, dass die Laien erst die Silas nehmen, da wir uns richtig in den kommenden Tagen mit der Meditation beschäftigen werden. Und ja, haben Sie was zu sagen? Nein. So wird besonders betont in dieser Tradition, dass also Samadhi auf Sila ist Samadhi basiert und auf Samadhi ist Weisheit basiert. Und die echte Bedeutung wird auch in den Suttas gesagt, die echte Bedeutung von Sila ist eigentlich nichts anderes als Weisheit. Die buddhistische Weisheit ist in Weisheit von Samadhi oder Disziplin von Samadhi basiert. Deswegen ich empfehle, dass diejenigen, die jetzt sich in den kommenden Tagen mit Meditation ernst beschäftigen möchten, dann an sich die 5 oder, wenn Sie wünschen, 8 Silas nehmen als Grundlage der Praxis, weil Meditation ist nichts anderes als Disziplin. Ohne Disziplin kann man nicht meditieren. Also Meditation, die Bedeutung von Meditation ist dann Disziplin auch. Und der Buddhismus, so wie alle anderen Religionen, betonen, dass ohne morale Disziplin gibt es keinen Zugang zu den höheren Gebieten von Weisheit, die eben in unserer Gesellschaft hier im Westen so viel mangelhaft sind. Wir jetzt in unserer Gesellschaft gibt es so viele Probleme, also von buddhistischer Ansicht gesehen, diese Probleme sind in Mangel von Disziplin. Und Mangel von Disziplin im Sinne von Moralität. Deswegen, ich empfehle, es ist nicht Pflicht, aber ich empfehle, denn diese Meditation ist nicht nur für Buddhisten, die Meditation, Disziplin von Meditation ist für alle. Und eigentlich die Hauptbedeutung von Moralität, Disziplin ist fast gleich in allen Religionen. Dann deswegen diejenigen, die nicht Buddhisten sind, sollen auch damit keine Probleme haben, indem diese Disziplin von Moralität ist auch die Grundlage von allen anderen Hauptreligionen. Also nach der buddhistischen Lehre, es gibt vier Weisen, diese Disziplin von Weisheit an sich zu nehmen. Ein ist, dass man, so wie in den buddhistischen Ländern, ich habe einen großen Teil von meinem Leben in den buddhistischen Ländern verbracht. Viele Buddhisten in Asien nehmen diese, weil so wie bei uns, wir sind von Geburt Christen oder was immer, wir sind von Geburt Buddhisten und nehmen das einfach automatisch, ohne Freunde, weil das ist die Tradition und so wird erwartet. Also erste Weise, wie man die Geliebte nimmt, ist ohne Freude Geliebte nehmen, Silas nehmen und ohne Freude üben, indem man nicht die Bedeutung von Geliebte versteht. Und wie in Subhasutta und so weiter, Buddha klar sagt, die Bedeutung von Sila ist nichts anderes als Weisheit. Also indem man diese Geliebte nimmt, ohne Weisheit, nimmt man das ohne Freude. Und indem man es nimmt ohne Weisheit, dann übt man auch ohne Freude. Also erster Weg, zu Silas an sich zu nehmen, ist ohne Freude nehmen und ohne Freude üben. Das ist nicht so gut, weil auch nach der buddhistischen Lehre, ich glaube, wir haben das alle erfahren, die Freude auch ist Resultat von Weisheit, genauso wie echte Freude. Es gibt Freude, die für den Weisen, so wird gesagt in den Schriften, für die Freude von den Unweisen ist Dukkha für die Weisen. Die Dukkha für die Weisen ist Freude für die Unweisen. Also auf jeden Fall, die Bedeutung von Sila ist Weisheit. Und wenn man nicht diese Weisheit versteht, nimmt man diese Geliebte ohne Freude und übt auch ohne Freude. Das ist der erste Weg. Dann zweiter Weg, die einigen nehmen Geliebte ohne Freude, indem sie nicht verstehen, dass diese Moralität ist eigentlich Weisheit. Aber dann, indem sie üben, dann entdecken sie diese Weisheit von Moralität und dann üben sie mit Freude. Das ist der zweite Weg. Dann dritter Weg. Ist, dass man mit Freude die Geliebte nimmt. Nein, das war der zweite Weg. Nicht mit Freude nimmt, das habe ich schon gesagt. Hm? Ja. Dann jetzt mit Freude nimmt, aber indem er sieht, dass wenn man die Geliebte übt, hm? Dann gibt es viele Hindernisse und dann wegen den Hindernissen hat er keine Freude an den Geliebten und dann gibt er einfach die Geliebte weg. Das ist dann der dritte Weg. Und der vierte Weg, was der Buddha besonders empfohlen hat, ist, dass man mit Freude die Geliebte nimmt, weil man versteht, dass Moralität Weisheit ist und dann auch mit Freude übt. Das ist dann der beste Weg, der Buddha besonders empfiehlt. Dann in diesem Sinne, wir sollen uns bemühen, dass wir verstehen, dass diese Bedeutung von Sila, die Übung von Sila ist eigentlich Übung auch von Samadhi und Weisheit, weil die Moralität und Samadhi und Weisheit lassen sich nicht trennen einfach. Wir trennen sie, damit wir sie zusammen verstehen. Das ist genau auch, wie es in der Tradition erklärt ist. Hm? Okay, dann machen wir diese erste Aufgabe, dann nach der traditionellen Weise. Die traditionelle Weise ist, dass die Laien beten den Mönch, dass er die Geliebte gibt. Der Mönch ist also Vertreter. Nach der buddhistischen Lehre, diese Bürde, diese sehr schwere Bürde und die meisten von uns haben große Schwierigkeiten damit, aber die Wahrheit ist, dass diese Verantwortlichkeit für die Lehre hat der Buddha der Mönchgemeinde gegeben. Und auch Verantwortlichkeit, dass die wahre Bedeutung von der Lehre wiedergegeben wird, ist also die Verantwortlichkeit von Sangha. Und Sangha dann steht als Symbol oder als Manifestierung von der Wahrheit, von Dhamma. Obwohl wir unkompetent, die meisten von uns nicht so kompetent sind, trotzdem, wir sind die Manifestation von der Wahrheit, die höchste Wahrheit, von Nirvana, von Selbstlosigkeit der Welt und von uns selbst. Die Sangha soll die Manifestierung von dieser Wahrheit in der Welt sein. Das ist dann die wahre Sangha. Wir sind die Normale, die meisten Mönche sind nur Symbolen von dieser Wahrheit, aber nicht wirklich Manifestierung für diese Wahrheit. Wir sollen uns bemühen, damit wir nicht nur Symbolen, aber auch Manifestierung von dieser Wahrheit sind, was nicht so leicht ist. Auf jeden Fall, da der Mönch für Sangha steht und Sangha steht für nichts anderes als Buddha, die Wahrheit von Buddha und Dhamma, dann die Laien Tradition nach sollen den Mönch als Repräsentant von Buddha und Dhamma um diese Gelübde, Sila, beten. Dann ich sage auf Pali, nach der buddhistischen Tradition, wenn man dreimal sagt, bringt man zu Ausdruck den Entschluss, der Entschluss. Ich hoffe, dass Sie auch mit Entschluss dann Meditation richtig üben, weil Entschluss ist auch unter anderem Entschluss und Bemühung ist auch Ausdruck der Weisheit. So wird auch in den Schriften gesagt. Also damit man den Entschluss und Bemühung, Entschluss zu Bemühung zum Ausdruck bringt, dann soll man dreimal wiederholen. Auch dreimal diese Silas werden zusammen mit Zuflucht genommen und auch Zuflucht soll man dann dreimal nehmen, weil dreimal ist auch Ausdruck für Anschluss und Bemühung, dass man wirklich mit zusammen mit diesem Zuflucht lebt. Weil ohne Zuflucht sowie ohne Moralität, so wird gesagt, kann man nicht dann diese Samadhi und Weisheit erreichen. Okay, dann ich sage. Dann bitte wiederholen Sie. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Saddhim. Saddhim. Pancha. Pancha. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katwa. Katwa. Silam. Sila. Teta. Teta. Me Bhante. Die Bedeutung ist, damit Sie alle verstehen, dass Sie nicht was Falsches gesagt haben. Die Bedeutung ist Okasa, das heißt, jetzt ist die Gelegenheit. Die Lehre von Buddha ist die Lehre von, was wir dann in den Vorträgen, dann besonders zum Ausdruck bringen werden. Die Bedeutung von der Lehre von Buddha ist, Bedeutung ist die Lehre von bedingten Entstehung. Die Möglichkeit, Dhamma zu üben, hängt auch von den Bedingungen. Wenn nicht da der Buddha als Lehrer wäre und wenn da nicht diese dann die Lehre durch Tradition von Erleuchteten aufrecht gehalten würde, dann würden wir nicht diese Gelegenheit haben, Dhamma zu üben. Deswegen Okasa. Es ist jetzt die Gelegenheit, der Mönch ist da, der soll diese Lehre und Buddha vertreten. Ich erwürdige, möchte zusammen mit Zuflucht, die fünf Geliebte, oder gibt es jenige, die acht Geliebte? Erst machen wir fünf. Und ich denke, es ist durchaus okay, hier im Kloster auch die acht Gelübde zu geben. Alle? Für die Zeit, für den Aufenthalt. Na, es gibt jenige, die vielleicht nicht üben möchten, acht Gelübde. Sie haben Hunger, dann können sie dann was Abend. Brot essen, das ist kein Hindernis, wenn sie nicht wollen. Aber ist das so immer so, dass sie acht Geliebte nehmen? Normal ist es so, ja, hier. Und wir haben das so formuliert, das rechte Maß beim Essen. So dass das, wenn also jemand am Abend was essen muss, aus gesundheitlichen Gründen, ist das in Ordnung, ist das kein Problem. Ja, dann aber muss er fünf Geliebte nehmen, nicht acht Geliebte. Dann fangen wir mit fünf Geliebten oder gleich achten? Was ist besser? Diejenigen, die am Abend was essen müssen aus gesundheitlichen Gründen, die können ja dann die sechste Precepts auslassen. Müssen ja die nicht mitsprechen. Aha, okay. Dann sechste, diejenigen, mal sehen Sie, wie der Jnanabodhi hat gleich richtig reagiert. Dann diejenigen, die nicht die am Abend essen möchten, dann einfach wiederholen, nicht diese letzte. Hm? Es gibt auch gar nichts zum Essen am Abend. Naja, dann ein paar Kekse oder sowas. Für diejenigen, die von gesundheitlichen Gründen. Okay, dann fangen wir wieder an, aber jetzt mit 8. Dann Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Sadim. Sadim. Atta. Atta. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Deta. Deta. Me bhante. Me bhante. Dutiyampi. Dutiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Satim. Satim. Atta. Atta. Sila. Silam. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Deta. Nebhante. Tatiyampi. Tatiyampi. Okasa. Okasa. Aham. Aham. Bhante. Bhante. Tisaranena. Tisaranena. Sadhim. Sadhim. Atha. Atha. Sila. Sila. Dhammang. Dhammang. Yachami. Yachami. Anukampam. Anukampam. Katva. Katva. Silam. Silam. Deta. Deta. Mebhante. Mebhante. Yam vadami tam vadetha. Was ich sage, sagen Sie bitte auch. Sie sagen Amabhante. Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Sarana Gamanang Sampunang Amabhante. Der Zuflucht ist schon hinter uns, jetzt bleibt 8. Geliebte, diese 8 Geliebte, kennen Sie alle? Gibt es hier jemanden, der nicht kennt, die 8 Geliebte? Soll ich alle? Na, prima. Kennen Sie wahrscheinlich besser als ich. Ich habe lange mit 8 Geliebte gegeben. Ich kann das nicht. Also wir sind sie nicht alle klar. Okay, dann. Das dann. Na, erste Geliebte, ich lese von dem Buch. Ich will mich darin üben, keine Lebewesen zu töten. Zweite ist, ich will mich darin üben, nicht zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Dritte ist, ich will mich darin üben, Zölibat zu üben. Vierte ist, ich will mich darin üben, nicht zu lügen und keine groben Worte zu gebrauchen. Das hat er zugefügt, aber nein, das ist nicht, nicht schlimm. Dann fünfte, ich will mich darin üben, keine Drogen und keinen Alkohol zu mir zu nehmen. Sechste, ich will mich darin üben, das richtige Maß beim Essen einzuhalten. Na, das ist aber ein bisschen, diese Übersetzung ist ein bisschen ein Problem. Weil was das heißt, Vikala Bhojana heißt, die, ich werde mich darin üben, nicht das richtige Maß beim Essen einzuhalten, sondern dass ich nicht also nachmittags nicht mehr esse. Vikala heißt das nicht mit unrichtige Zeit, nicht richtige Maß. Wenn es richtige Maß wäre, dann absolut kein Problem für diejenigen, die essen möchten. Deswegen, sie sollen sich dann überlegen, wenn sie Abend von gesundheitlichen Gründen, wenn sie Abend das Essen brauchen. Und ich warne alle, diese Meditation ist ziemlich anspruchsvoll für den Körper. Dass sie jetzt nicht alle, ich werde darüber noch sprechen, nicht alle sind verpflichtet, das wären diese 2 Wochen, wenn sie nicht möchten, diese 4-Elemente-Meditation. Sie können andere Kamatana nehmen, das geht, aber diejenigen, die diese 4-Elemente-Meditation üben möchten, diese Meditation ist ziemlich anspruchsvoll für den Körper. Man braucht gute Energie. Dann, wenn Sie sich sehr müde fühlen, es ist möglich, dann Sie können Abend was Kleines sich zu sich nehmen. Es ist nicht Pflicht. Aber diejenigen, die möchten, nehmen das. Diejenigen, die nicht möchten, dann schweigen einfach. Das ist 6. Geliebte. Dann, ich will mich darin üben, nicht zu tanzen, zu musizieren, Vorführungen zu besuchen und keine Kosmetik oder Verschönerungsmittel zu benutzen. Das ist natürlich, ich glaube, kein Problem, weil Sie hier gekommen sind, um zu meditieren. Und ich will mich darin üben, von Luxus Abstand zu nehmen. Luxusabstand zu nehmen heißt hier Uchasayana, Mahasayana. Ich werde mich darin üben, dass ich auf keinem Luxussitz sitze. Luxussitz nach den indischen Vorstellungen zu der Zeit von Buddha war ein großer Sitz, das mit Baumwolle bedeckt war und so sehr weich war, was heutzutage würde Sofa sein oder sowas. Das sind die indischen Vorstellungen von Luxus in der Zeit, dass Buddha lebte. Man muss verstehen, dass diese Silas sind nach der Vorstellungen von Laien in der Zeit von Buddha. Was zu dieser Zeit als Luxus angesehen wurde, ist für die meisten von uns nicht mehr Luxus jetzt. Auf jeden Fall heißt das, dass man, hier gibt es, ich glaube, keine Möglichkeit dazu, dass man auf große Sofa gemütlich. Okay. Dann, jetzt kommt das. Panatipata. Panatipata. Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Adinadana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Abrahmacharya, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Musavada, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Sura, Meraya, Majja, Pamadathana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Vikala Bhojana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Majja, Nacha, Nacha, Gita, Vadita, Visukadasana, Mala, Ganda, Vilepana, Dharana, Mandana, Vibhusanatana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, Ucha, Sayana, Maha, Sayana, Veramani, Sikapadam, Samadhyami, dann auch acht Silas hinter uns, diejenigen, die abends essen möchten. Dann ich bitte Jana Budi darum, dass irgendwelche Kekse oder sowas, was sie zur Verfügung. Saft und Schokolade. So, Schokolade oder ein bisschen Brot und Käse oder sowas. Für diejenigen, die möchten. Weil es kann sein, dass der Geist will, aber der Körper macht nicht mit. Für diejenigen, die solche Probleme haben, dann sollte man das auch in, ja, vielleicht Kekse mindestens. So, dann jetzt bleibt übrig für den Mönch zu sagen, dass wir sollen diejenigen, die sich entschlossen, diese Geliebte zu üben, dann sollen sie mit Entschlossenheit und Appamadena ohne Vernachlässigkeit. Vernachlässigkeit, wie wir wissen, ist die wichtigste Meditation, Dhamma. Keine Vernachlässigkeit ist nichts anderes als Sati üben. Und der Buddha sagt, dass der Weg zur Nicht-Vernachlässigkeit ist der Weg zu Amata, zu Nirvana. Und Vernachlässigkeit ist der Weg zum Tod. Und ich glaube, wir sind alle hier gekommen, um den Weg zu Unsterblichkeit zu üben, nicht den Weg zu Tod. Deswegen sollen wir uns bemühen, dass wir diese Dhammas ohne Vernachlässigkeit üben. Das sage ich dann und sie sagen Amabhante. Tisaranena saddim pancha sila dhammang surakhitam katva apamadena sampadetha. So, dann, das haben wir auch hinter uns. Dann, jetzt kurz sprechen wir über Inhalt, und was wir in den zwei kommenden Wochen machen werden. Also, das Hauptthema von diesen zwei Wochen Meditation ist, wie Sie wissen, ist dann vier Elemente Meditation. Aber wie ich gesagt habe, es heißt nicht unbedingt, dass alle, die hier anwesend sind, müssen unbedingt diese vier Elemente Meditation üben. Wenn es irgendwelcher Grund ist dafür, dass sie das nicht üben möchten, und es ist ziemlich anspruchsvolle Meditation, sie können auch andere Meditation-Thema üben. Wir können das dann in Interviews weiter besprechen. Also Hauptthema, auch Thema von den Vorträgen, die ich hier halten werde, und viel von praktischen Anweisungen, die werden dann jeden Tag ein bisschen von kleine Anweisungen, von 9, glaube ich, im Rahmen von, es gibt Meditation nach dem Frühstück von 9 bis 10:30. Und immer im Rahmen dieser Meditation am Anfang werde ich dann ein paar praktische Anweisungen geben, wie man dann diese Meditation, vier Elemente Meditation übt. Und dann im Rahmen von den Abendvorträgen werde ich dann die alle theoretischen Grundlagen von dieser Meditation behandeln. Auf Grundlage von 2 oder 3 Suttas, je nach der Zeit, die wir haben. Ich werde entweder 2 oder 3 Suttas lehren, wo die vier Elemente Lehre dann erklärt wird. Und eigentlich die 3 Suttas oder 2 Suttas, die wir behandeln werden, geben sehr ähnliche Erklärung, was die vier Elemente betrifft, nur verschiedene Aspekte. Was auch von Bedeutung ist, diese vier Elemente Lehre ist eigentlich sozusagen Grundlage für alle verschiedenen oder Hauptaspekte von der buddhistischen Lehre. Also von der buddhistischen Weisheit. Die erste, wir fangen an mit vielleicht in dem buddhistischen Kanon die bedeutendste Sutta, das diese vier Elemente erklärt ist, dann Mahahati Padaupama Sutta. Was heißt diese Sutta von Gleichnis von den Elefantenspur. Das haben wir fotokopiert jetzt. Das ist die erste Rede, die ich erkläre. Du kannst das verteilen an alle. Das ist die Rede 28 in der mittleren Sammlung. Alle Reden, die wir darlegen werden in den Abendvorträgen, sind aus der mittleren Sammlung. Die zweite, wenn wir das erklärt haben, dann die zweite wird Maharahulovada Sutta, was übersetzt wird als die große Ovada, wie übersetzt man Ovada auf Deutsch? Ermahnung, danke schön. Sutta. Die große Sutta über Ermahnung an Rahula, der Sohn von Buddha. Und wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, dann werden wir kurz noch behandeln, dritte Sutta, das ich jetzt am Lache sehe. Wir haben vor kurzem einen Retreat gehabt, dort habe ich das behandelt, diese Dhatu Vibhanga Sutta. Das heißt, die Darlegung von den von Dhatus, von Elementen Sutta. Das ist 140. Das werden wir nur kurz behandeln, indem wir ergänzen die Aspekte von den Elementen Lehre, die wir schon in den zwei vorigen Suttas schon behandelt haben. So, jetzt zu dem Hauptmeditation-Thema, mit dem die meisten von uns dann, ich vermute, aber es ist nicht Verpflichtung, die meisten von uns sich dann in den nächsten Tagen beschäftigen werden mit dieser Vier-Elemente-Meditation. Und diese Vier-Elemente-Meditation ist von besonderer Wichtigkeit in der Theravada-Tradition und ist sozusagen Schlüssel zum Verständnis von der Theravada-Tradition, wie es in Visuddhimagga und in den Sutta-Kommentaren und in Subkommentaren gelehrt ist. Heutzutage die meisten Lehre, die Theravada Vipassana Meditation lehren, dann lehren nicht ausführlich diese vier Elemente Meditation, so zum Beispiel Goenka oder der sehr populär ist oder Mahasi Sayado System und so weiter. Die haben nicht diese detaillierte Analyse von vier Elementen. Deswegen auch dann diese Vipassana wird auch nicht an so detailliert erklärt, so wie es in dieser Abhidhamma-Tradition, die ich in Burma bisschen gelehrt habe und auch indem ich mich lange nicht nur mit Theravada Abhidhamma, auch mit anderen Abhidhamma-Systemen beschäftige. Die Besonderheit von Theravada Abhidhamma ist auch, dass diese Meditation-Tradition, wie man über die vier Elemente meditiert und wie man über die, wie man die Atome zerlegt und auf Grundlage von Verständnis von Atomen und Bestandteilen von Atomen, man auch die Geistesprozesse als Meditationobjekte nimmt. Diese ganze Tradition, wie es in Visuddhimagga dargelegt ist, ist auf dieser Meditation basiert. Ohne das ist es nicht möglich, die detaillierte Vipassana, das als Objekt alle Rupas, alle Namas und alle geistige Prozesse hat. Ohne diese Meditation, vier Elemente Meditation, ist es nicht möglich. Deswegen ist es sehr besondere Meditation, die nicht in anderen Systemen erhalten ist, nur und ist nur sozusagen, es hat überlebt nur in Burma. Auch nicht in Thailand, nicht in Sri Lanka, nicht in anderen buddhistischen Ländern. Diese Tradition von vier Elementen, detaillierte vier Elemente Meditation und auf Grundlage von dieser detaillierten Elemente Meditation auch sehr detaillierte Vipassana. Diese Tradition ist nur in Burma erhalten. Und meiner Meinung nach ist es von besonderer Wichtigkeit für Verständnis von Buddhismus, besonders von der Theravada-Tradition, in der die Theravada, die Theravadins, heißen sich selbst die Vibhajavadins. Vibhajavadins heißt die analytische Tradition. Theravada ist ein Synonym für Vibhajivada. Vibhajivada ist die Tradition von den Analytikern. Und diese die Inhalt und Inhalt von Visuddhimagga, was die, eigentlich diese ganze Tradition zusammenfasst, ist, kann nicht verstanden werden, nicht dargelegt werden, ohne diese analytische Tradition von detailliertem Verständnis von die Namas und Rupas als Objekten von Vipassana. In Vipassana-Meditation, wir haben nur zwei Objekte, keine anderen Objekte. Das sind die Namas und die Rupas, die Körperlichkeit und Geist. Das sind nur zwei Objekte von Vipassana-Meditation. Andere Objekte gibt es nicht. Und die Besonderheit von der Theravada, lebendige Theravada analytische Tradition ist, dass diese detaillierte analytische Methode ist nicht nur als Theorie erhalten, so wie es ist im nördlichen Buddhismus, in China oder Japan oder Tibet und so weiter. Es ist noch lebendige Meditationstradition. Der Meditierende lernt nicht nur durch Theorien diese Abhidhamma-Lehre zu sich einen, sondern durch unmittelbare Erfahrung, durch yogische Pratyaksha, yogische Manopratyaksha, die unmittelbare Geist, wie sagt man, Manopratyaksha, unmittelbare, ohne Nachdenken, ohne unmittelbare unmittelbare yogische Geisterfahrung, ohne Denken. Also nicht nur die Atomen der Körperlichkeit, sondern auch die Bestandteile der Atomen der Meditierenden muss genau untersuchen, damit er das Ganze von Körperlichkeit versteht. Und genauso auch mit dem Geist. Die alle einzelnen Geistprozesse und die Faktoren, die in diesen Prozessen erscheinen, muss der Yogi durch unmittelbare Erfahrung erleben. Das ist dann diese detaillierte analytische Methode, die in Visuddhimagga, Visuddhimagga-Kommentaren, Abhidhamma-Kommentaren dann ausführlich dargelegt wurde. Und diese Tradition ist nicht nur als Theorie, sondern als lebendige Meditationstradition in Burma erhalte. Diese Tradition ist aber große Herausforderung für die Meditierenden, indem sie sich, damit man erfolgreich genau detailliert die einzelnen Körperlichkeiten, Bestandteile untersucht. Die Voraussetzung ist natürlich gute Samadhi. Die ganze Tradition von Visuddhimagga, von den Kommentaren, ist basiert auf sehr ausführliche Praxis von Samatha, von Samadhi. Wenn Sie Visuddhimagga sehen, dann diese Erklärung über Samadhi ist die Hälfte von dem Buch. Ein bisschen mehr als die Hälfte. Und von den Samadhi Themen, die in Visuddhimagga behandelt wurden, ist diese vier Elemente Meditation sehr besondere Meditationsthema. Sehr besondere Meditationsthema, in dem Objekt der Meditation ist nicht ein Konzept, sondern eine wahre Bestandteil, wahre Objekt der Wahrnehmung. Die meisten Meditationsobjekte, die für Samatha in Visuddhimagga werden 40 Objekte von Samatha behandelt. Von den 40 Objekten, die meisten, mit Ausnahme von vier Elementen und mit Arupa, unendliche Bewusstsein und Nichtwahrnehmung und Nicht-Nichtwahrnehmung, außer diesen drei Meditationsthemen, die anderen Themen sind mit Meditationen über Konzept. Verbunden. Diese Meditation über vier Elemente ist nicht Meditation über Konzept, es ist Meditation über sozusagen die Grundlage von Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Deswegen ist es dann auch Eingang in Vipassana. Jetzt die Besonderheit von dieser Meditation ist, dass ein Objekt der Wahrnehmung ist dann der ganze Körper. Natürlich, man übt auch mit äußeren Objekten, aber das ist nur beiseite. Hauptobjekt, mit was wir uns wirklich beschäftigen werden, ist einzig eigene Körper. Und eigene Körper, wir werden erst üben die vier Elemente an eigenem Körper als Ganze. Deswegen diese Meditation ist sehr, sehr anspruchsvoll, indem man kann in diese Konzentration auf vier Elemente nur erfolgreich sein, indem man in allen Meditationen, in Samatha-Meditation, man kann nur erfolgreich sein, indem man eigene Geist von dem äußeren Einflüssen schützt. wenn der Geist nicht isoliert wird, Körper und Geist isoliert werden, man kann nicht in Samadhi eintreten. Es ist nicht möglich. Also die Bedingung für Jhana ist, dass der Körper und Geist werden isoliert. Von allen äußeren Bedingungen und werden völlig vereinigt mit dem Meditationobjekt. Das ist dann Bedingung für Dhyana, für Samadhi. Bei anderen Objekten, so zum Beispiel Einatmen, Ausatmen, ist es viel leichter, indem unsere Konzentration ist verbunden mit kleiner Stelle. Aber indem ganze Körper Objekt von Meditation ist, ist es viel schwieriger, diese Trennung von den äußeren Einflüssen zu üben. Deswegen, ich möchte besonders betonen, dass Sie sollen besonders taktvoll sein und nicht die anderen stören, indem sie sich in sich selbst schließen und konzentrieren und die vier Elemente dann in Konzentration erleben, dann da Objekt der Meditation, Objekt von der Meditation so groß ist, dann ist viel größere Gefahr, dass man von weit äußeren Geräuschen beeinflusst wird und dann kann man nicht richtig meditieren. Also, es gibt einige von uns, die für Meditation gar nicht gute Gewohnheit haben, dass sie zum Beispiel mit Geräusche machen, wenn sie einatmen und ausatmen. Sie sollen besonders darüber nachdenken, dass sie keine Geräusche machen bei Einatmen, Ausatmen und auch sich bemühen in der Meditation, so sitzen, dass wenn sie die Meditationlage ändern, dass sie nicht die anderen stören, dass sie das sehr, sehr taktvoll machen. Weil diese Konzentration ist besonders anspruchsvoll, indem Objekt so groß ist. Wenn Objekt so groß ist, ist es viel schwieriger, eigenen Geist zu schützen. Wenn Objekt klein ist, ist es leichter. Aber wenn Objekt so groß ist, ist es viel schwieriger. Deswegen soll man besonderen Takt haben und sich bemühen, dass man ohne Geräusche einatmet, ausatmet. Auf jeden Fall, das ist auch genauso für Buddhismus, genauso für Yoga, einatmen und ausatmen soll immer durch Nase und ohne Geräusche sein. Wenn da ein Geräusch ist, ist es ein Zeichen von Grobheit des Geistes. Dutula. Man soll immer daran denken. Grobheit des Körpers kommt zusammen mit Grobheit des Geistes. Die zwei lassen sich nicht trennen. Also, falls es nicht geht und Sie müssen mit Geräuschen, dann vielleicht es ist nicht unbedingt nötig, dass Sie immer in diesem Raum meditieren. Sie können auch auf der Veranda oder im Garten. Wir haben so viel Platz, indem Sie diejenigen, die Fortschritte dann machen, müssen sich isolieren. Dann es ist auch möglich, nicht gleich, aber allmählich, dass Sie nicht nur hier in diesem Raum meditieren, dass Sie dann auch im eigenen Zimmer oder draußen meditieren. Das geht auch, wenn die Meditation gut geht. Können Sie dann später, wenn Sie die Methode gemeistert haben und wissen Sie, wie man weitermacht, damit Sie eigenen Geist schützen, Sie können dann eventuell im eigenen Zimmer oder draußen meditieren. Weil diese vier Elemente Meditation, wie ich sage, ist besonders anspruchsvoll für Isolierung des Geistes und des Kaya-Viveka, Chitta-Viveka. Besonders anspruchsvoll, mehr anspruchsvoll als die anderen Meditation-Themen. Habe ich mich klar ausgedrückt? So, das ist eine Sache. Also, dann, indem wir besonders anspruchsvolle Meditation, die Meditation selbst ist sehr leicht, also nicht schwer zu verstehen, aber in dieser Meditation erfolgreich zu sein, ist sehr anspruchsvoll. Und diese Samadhi von vier Elementen ist sehr besondere Samadhi, wie ich gesagt habe. Es wird in Visuddhimagga erklärt als Upachara Samadhi, angrenzende Sammlung über die vier Elemente. Aber es ist nicht wirklich angrenzende Sammlung in dem traditionellen Sinne. Es ist angrenzende Sammlung, wie Kommentar zu Visuddhimagga erklärt, nur konventionellen Sinne. Im wahren Sinne ist es eine besondere Meditation, für die wirklich keine richtige Name gibt. Wir nennen das angrenzende Sammlung, weil wir keine bessere Name haben. Aber ich hoffe, dass Sie es selbst erleben, Sie es in dieser Meditation selbst vertiefen. Dann werden Sie gleich sehen, indem Sie andere Methoden geübt haben, dass es eine sehr besondere Methode ist. Also, erste Sache, was wir immer betonen müssen und Besonderes, Sie sollen daran achten, man muss sehr, sehr taktvoll sein, indem man nicht sich selbst und auch nicht die anderen stört. Und alle die Faktoren, die stören könnten, sollen Sie immer, immer über diese Faktoren nachdenken und besonders darauf achten, dass sie nicht auftreten. Wenn man sich Mühe gibt und richtig versteht, ist es möglich, eigene Gewohnheiten zu ändern. Aber wenn man das nicht macht, zum Beispiel wenn jemand schnurrt in der Nacht, wenn man daran über das denkt und versteht sehr klar, dass es nicht gut ist, man kann dann diese Gewohnheit ändern und so beeinflussen, dass es nicht sich so beeinflussen. Alles kommt von dem Geist. Das ist die Wahrheit, die sie, diese Meditation ist besonders tief, auch in dem Sinne, dass es uns diese Wahrheit zu Verwirklichung von dieser Wahrheit näher bringt. Die Erfahrung von den vier Elementen und Erfahrung des Geistes eigentlich lassen sich nicht gut trennen. Das, ich glaube auch, die Mahayana Yogacara Schule, die auf Yoga-Erfahrungen basiert ist, hat diese Tatsache sehr, sehr klar analysiert, indem sie jetzt diese Meditation erfolgreich üben werden, werden sie sehr klar sehen, dass das, was man äußere Objekt nennt, ist nur das, was mit dem, was von Geiste kommt, kann man nicht trennen. Diese Wahrheit sieht man sehr klar auch besonders in dieser Meditation. Vier Elemente. In der buddhistischen Lehre, nach, wie wir diejenigen, die sich schon mit Buddhismus lange beschäftigen, und ich sehe, es gibt zwischen uns Leute, die sich schon lange mit Buddhismus beschäftigt haben. Wir wissen, dass diese Vorstellung von Objekt oder von Körperlichkeit, Objekt des Geistes oder von Körperlichkeit, ist ganz andere in Wissenschaft und ganz andere im Buddhismus. Also Körperlichkeit im Buddhismus, Rupa, wie wir dann sprechen werden. Die Definition von Rupa ist nichts anderes als das, was immer bricht. Rupana. Rupana miti Rupa. Das, was Rupati Rupati iti Rupa. Das, was immer bricht in jedem Moment von Wahrnehmung, das ist dann Körperlichkeit. Und diese, wodurch bricht das? Das durchbricht Hunger, durch Hitze, durch Stecken von verschiedenen Insekten. Alle diese Sachen ist, was zum Ausdruck bringt, die Tatsache von Brechen. Also es handelt sich, wie wir sehen werden, wenn wir Körperlichkeit untersuchen, diese Tatsache von Objekt von Wahrnehmung ist, kann sich die Gefühl von dem Objekt und Erfahrung von dem Objekt und Messmasse von dem Objekt, diese Sachen, die Wissenschaft trennen möchte, in Buddhismus sind nur eine Sache. Diese lassen sich nicht trennen. Also die Erfahrung von der Sache und die Sache selbst ist, lasse ich nicht trennen. In was die Wissenschaft bis jetzt kommen wir zur neuen Epoche von Wissenschaft, obwohl wir diese neue Epoche mit altem Geist analysieren. Jetzt kommen sie in Wissenschaft zu ähnlichen Erkenntnissen, aber die Tatsache ist, dass was der Geist wahrnimmt, was gemessen wird, was gefühlt wird und die Masse da, diese zwei lassen sich nicht trennen. Es ist eine Erfahrung, die Erfahrung von Rupana, von Zusammenbrechen. Also Data von Erfahrung und Gefühl, wie man diese Erfahrung macht, diese zwei lassen sich nicht trennen. Also was heißt Körperlichkeit, wie wir morgen besprechen werden und weiter besprechen werden, ist nichts anderes. Härte. Härte ist nichts anderes als Gefühl von der Härte, Empfang von der Härte. Empfang von der Härte und Härte ist eine Sache, nicht zwei Sachen. Nur wenn wir das richtig verstehen, dann werden wir sehen, dass, wie tief diese Lehre von vier Elementen ist. Es enthält alle Kenntnisse von dem Geist auch, und Geist ist Schlüssel für alles, sind mit dieser Erfahrung von vier Elementen verbunden. Also, in diesem Sinne, diese Meditation ist von besonderer Wichtigkeit. Es sozusagen öffnet die ganzen Horizonte von buddhistischer Weisheit, Weisheit von Selbstlosigkeit, Weisheit von bedingten Entstehung, die, wie wir in den nächsten Tagen besprechen werden, die Objekte, die wir erfahren, die Körperlichkeit-Objekte, ist nichts anderes als Komplex von Objekten. Die miteinander verbunden sind. Und lassen sich nicht trennen. Wir trennen sie nur, indem wir möchten sie zusammenfassen. Das ist sehr wichtig, dass man das von Anfang an so versteht. Wenn man so versteht, dann wird die unmittelbare Erfahrung von den vier Elementen, und vier Elemente ist sehr wichtig, wie ich gesagt habe, für Verständnis von Buddhismus, von buddhistischer Weisheit. Es kann nur richtig verstanden haben, wenn man das in Zusammenhang mit ganzer buddhistischer Weisheit sieht. Und das werden wir dann uns dafür bemühen im Rahmen von unseren Abendvorträgen. Diese vier Elemente, Lehre, auch vier Elemente, Meditation, Erfahrung von den vier Elementen, lässt sich nicht trennen von anderen Elementen der buddhistischen Weisheit. Es ist auch die Grundlage von buddhistischer Weisheit. Die vier Elemente, wir werden das noch im Rahmen von unseren Vorträgen weiter besprechen. Die vier Elemente Lehre ist, muss man auch verstehen, indem wir morgen schon mit praktischen Anweisungen anfangen, soll man das besonders betonen. Die vier Elemente Lehre soll man auch in Zusammenhang bringen mit Übung von Achtsamkeit. Und hier handelt sich um Übung von Achtsamkeit, die an Körper, mit Körper als Objekt, Kaya Gata Sati. Warum sage ich es jetzt? Weil in den kommenden Tagen, wir sollen nicht unsere Meditation nur, ich beschäftige mich nur mit den vier Elementen und vergesse alles. Wir sollen uns bemühen, diese vier, was wir lernen, die vier Elemente in einem Zusammenhang sehen mit, um mit das, was eigentlich, worum sich eigentlich handelt, mit Verständnis von der ganzen buddhistischen Lehre als einem Komplex, der so viele, viele Elemente enthält. Also, indem wir über die vier Elemente meditieren, wir üben eigentlich die Kaya Gata Sati Meditation, die Meditation, die Achtsamkeit über eigenen, über Körper, Körperlichkeit. Nur in diesem Rahmen kann es dann eine breitere Perspektive verstanden haben, verstanden sein. Und die Essenz von Kaya Gata Sati, von Meditation über den Körper, ist die eigentliche Verständnis von Erfahrung von Körperlichkeit und Erfahrung von dem Geist, das auch mit Körperlichkeit verbunden ist. Diese also bedingte Entstehung, das Hauptthema von bedingten Entstehung ist die bedingte Entstehung von Nama und Rupa. Weil da alles, was wir in der Welt erfahren können, wir haben schon gesagt, in Vipassana gibt es nur zwei Objekte, das ist Nama und Rupa. Alles, was wir in der Welt erfahren können, ist nur Nama und Rupa. Die anderen Sachen. Wenn man andere Sachen in der Welt sieht, der buddhistischen Sprache nach, sieht man die Hörner auf Kopf von Hase, sieht man die Haare auf Schildkröte. Also sieht man nicht existierende Sachen. Und Körperlichkeit. Die Meditation über Körperlichkeit ist besonders wichtig, weil es ist direkter Zugang zur Tatsache von Vergänglichkeit. Nur durch diese normale Weise, das ist durch diesen Zugang, dann verstehen wir auch Vergänglichkeit des Geistes. Ohne Verständnis von Vergänglichkeit, von Körperlichkeit, hat man normal keinen Zugang zur Tatsache von Vergänglichkeit des Geistes. Und ohne Verständnis von Vergänglichkeit des Geistes, dann hat man keinen Zugang, so der Buddhismus, zu der Lehre von Ichlosigkeit, von bedingten Entstehung und dann zu wahre Dhamma, höchste Dhamma, zu Nirvana. Also in diesem Sinne, der Buddha sagt, ich glaube in Anguttara Nikaya, Yesam, Kaya Gati, Kaya Gata Sati, Viradha, Tesam, Amata, Virada, Virada. Diejenigen, die vernachlässigen die Achtsamkeit über Körper, vernachlässigen, Todlosigkeit. Also diese Lehre von vier Elementen ist dann der beste Zugang zu der Lehre von Todlosigkeit. Ich hoffe, dass Sie das auch so verstehen werden und werden sich Mühe geben, dass Sie diese Todlosigkeit unmittelbar erfahren. Diese vier Elemente Meditation ist der beste Weg dafür, der beste Mittel dafür. So, heute, indem wir das ist nur eine Einführung. Wir werden uns in den kommenden Tagen ausführlich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich schlage vor, dass wir am Ende jetzt eine halbe Stunde gemeinsam Meditation machen. Dann wir um 9 Uhr der erste Tag, das ist mehr so zusammenkommen, denn wir werden heute früher, weil viele von uns sind von weit gekommen, sie möchten sich gut ausruhen, bevor der erste Meditationstag beginnt. Dann wir machen Schluss etwas früher, damit sich alle gut ausruhen können, besonders diejenigen, die von fern gekommen sind und halben oder ganzen Tag in Verkehrsmitteln verbracht haben. Dann wir machen eine halbe Stunde gemeinsame Meditation und dann um 9 Schluss. Ist das okay so? So hast du auch vorgeschlagen. Passt du auf die Zeit oder ich jetzt mache das? Okay. Dann ich schlage vor, dass wir, weil diese, wie ich gesagt habe, diese Meditation ist ziemlich anspruchsvoll. Es können bestimmte gewisse Hindernisse kommen, wenn man sich bemüht. Wenn man sich nicht bemüht, Hindernisse kommen nicht. Wenn man sich bemüht, kommen sie bestimmt. Es werden bestimmte gewisse Hindernisse kommen, indem man sich Mühe gibt und damit man dann richtige Verständnis für die Hindernisse hat, in sich selbst und in den anderen, dann ich schlage vor, dass wir jeden Tag vor dem Ende ein bisschen Metta meditieren und vielleicht die Karaniya Metta Sutta ist die, insofern ich verstehe, die beste Zusammenfassung von der ganzen buddhistischen Lehre, dann wir können das immer bevor wir schlafen gehen, rezitieren. Ist das gut so? Meinst du, dass du das dann den Text verteilen könntest? Mit der deutschen Übersetzung? Dann wir rezitieren immer Karaniyametta Sutta und leben in, nach dem Sinne von Karaniyametta Sutta in Harmonie und mit Takt und mit Entwicklung von Liebe zu sich selbst und zu allen Wesen. Liebe zu sich selbst ist besonders wichtig, weil wenn man sich nicht liebt, nicht zu sich selbst im Sinne von wahren Selbst, aber im Sinne zu sich selbst als konventionelle Selbst, das zusammengefasst ist so von vielen, vielen Faktoren. Alle diese Faktoren sollen, wenn wir in Harmonie mit sich selbst und mit anderen leben möchten, alle diese Faktoren, die unsere Selbst zusammenfassen, unsere Selbst gestalten, ausmachen oder gestalten, kann man sagen, sollen dann Objekte der Liebe sein. Im weiten Sinne nicht nur die Wesen sollen Objekte der Liebe sein, sondern auch die Sachen, mit denen man umgeht, ganze Umgebung, auch die Geräusche, die uns stören, auch die Sachen, die uns stören, alles soll ein Objekt von Metta werden. Das ist dann höchste Metta. Und dann diesem höchste Metta führt dann zu höchste, allerhöchsten Metta. Das ist objektlose Metta. Das ist diese Metta, das der Buddha verwirklicht hat. Mit Mitgefühl, objektlose Liebe und Mitgefühl. Und die Lehre von den vier Elementen und die tiefere Verständnis von den vier Elementen, hoffe ich, das werden dazu beitragen. Wenn wir verstehen, was wahre Objekt von unserem Geist ist, dann werden wir auch bessere Verständnis haben von was unser Geist selbst ist. Okay, dann